Erster Israel wohnte in Sittim. Das Volk schlief mit Frauen aus Moab. Zweiter, die Frauen luden das Volk ein. Sie aßen zusammen. Das Volk betete die Götter der Frauen an. Dritter, Israel diente dem Gott Baal Peor. Jahwe war sehr wütend auf Israel. Vierter, Jahwe sprach zu Mose. Sammle alle Anführer des Volkes. Tötet die Schuldigen vor allen Leuten. Dann wird Jahwe nicht mehr wütend sein. Fünfter, Mose sagte zu den Anführern. Jeder soll die Leute töten. Sie haben Baal Peor gedient. Sechster, ein Israelit kam. Er brachte eine Frau aus Midian zu seinen Leuten. Mose und alle Israeliten sahen es. Sie weinten vor dem Zelt Gottes. Siebter, Pinehas sah das. Er war der Sohn von Eliasar. Eliasar war der Sohn von Aaron, dem Priester. Pinehas ging weg und nahm einen Speer. Achter, er ging dem Mann in das Zelt nach. Er tötete den Mann und die Frau mit dem Speer. Dann hörte die Krankheit unter den Israeliten auf. 9,24,000 Leute waren durch die Krankheit gestorben. 10. Jahwe sprach zu Mose. 11. Pinehas hat meinen Zorn gestoppt. Er war der Sohn von Eliasar, dem Priester. Pinehas war eifrig für mich. Darum habe ich Israel nicht zerstört. 12. Sage ihm, ich verspreche ihm Gutes. 13. Er und seine Kinder werden immer Priester sein. Das ist sein Lohn. Er war eifrig für seinen Gott. Er hat Israel geholfen. 14. Der tote Israelit hieß Simri. Er war der Sohn von Salu. Salu war ein Anführer der Simeoniten. 15. Die tote Frau aus Midian hieß Kosbi. Sie war die Tochter von Sur. Sur war ein Anführer der Midianiter. 16. Jahwe sprach zu Mose. 17. Kämpft gegen die Midianiter. Besiegt sie. 18. Sie haben euch betrogen. Das war wegen Baal Peor. Es war auch wegen Kosbi. Sie war die Tochter eines Anführers der Midianiter. Sie wurde getötet, als die Krankheit wegen Baal Peor kam. 19. So geschah es in Israel.